Kundgabe 2762. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.6.1943. Machet eure Herzen auf. Machet eure Herzen weit auf und bereit, mich aufzunehmen im Wort. Und lasset dazu euren Willen tätig werden. Denn nur, wenn ihr ernstlich wollt, dass ich bei euch weile, seid ihr auch stark, euch so zu formen, wie es meine Gegenwart bei euch benötigt. Mein Wort bezeugt meine Liebe. Und voller Liebe müsset auch ihr sein, so meine Liebe euch beglücken soll. Voller Liebe muss euer Herz mir entgegenschlagen und mich ersehnen. Dann erst kann ich bei euch weilen im Wort. Ich kann mit euch als meinen Kindern reden und durch meine Nähe euch beglücken. Darum öffnet eure Herzen, wollet, dass ich euch nahe. Machet euch bereit, mich zu empfangen und werdet zur Liebe. Nichts anderes kann euch mit mir verschmelzen als nur die Liebe. Denn so ihr in der Liebe steht, gleichet ihr euch mir an, der ich selbst die Liebe bin. Liebe soll euer ganzes Herz ausfüllen. In der Liebe zum Nächsten soll die Liebe zu mir zum Ausdruck kommen. Dann bin auch ich mit meiner ganzen Liebe bei euch. Und ihr seid mein für ewig. Und das ist eure Erdenaufgabe, dass ihr zur Liebe euch gestaltet, dass ihr euch übet in der Demut, Sanftmut, Friedfertigkeit und Geduld, dass ihr euch immer mich und meinen Lebenswandel auf Erden zum Beispiel nehmet und mir also nachfolget durch ein Leben, das ihr führet, gleich wie ich es geführt habe, in erbarmender Nächstenliebe. Das ist eure Aufgabe auf Erden, wozu ich euch Kraft gebe, so ihr diese anfordert und euch öffnet dem Kraftstrom, der euch zufließet durch mein Wort, durch meine göttliche Gnadengabe, die immer und ewig meinen Geschöpfen vermittelt wird, die zur Liebe sich gestalten, also ihren Willen mir zuwenden und mir nahe sein wollen und dies durch Liebeswirken bekunden. Mein Wort ist der unversiegbare Kraftstrom, der zu euch Menschen herniederfließt. Und wer mein Wort hat, wer es in sich zum Leben erweckt, der ist von meiner Kraft durchflutet und erstrebt mir nun mit allen Sinnen entgegen. Er führt aus, was ich ihn zu tun heiße, durch mein Wort. Er erfüllet meine Gebote und reifet an seiner Seele, denn nun mangelt es ihm nicht an Kraft, weil er diese ständig von mir entgegennimmt. Und meine Liebe zu euch kennt keine Grenzen. Und darum versieget auch niemals der Kraftstrom. Darum werde ich immer und ewig im Wort herniedersteigen zu den Menschen, um sie durch die Kraft meiner Liebe, durch die Kraft meines Wortes, emporzuheben zu mir. Denn wer mein Wort hat, der drängt mir entgegen, weil auch in ihm die Liebe ist, die mein Anteil ist und sich mit mir vereinigen will. Machet eure Herzen weit auf und gewähret meiner Liebe Eingang. Bereitet mir Wohnung in euch, auf dass ich einziehen und in euch wirken kann. Und ihr werdet selig sein, schon auf Erden. Meine Liebe bietet euch unvergleichlich Schöneres, als die Welt euch bieten kann. Meine Liebe macht euch frei von aller Gebundenheit. Meine Liebe schenkt euch ein ewiges Leben in aller Kraft und Herrlichkeit. Doch ihr müsset diese meine Liebe empfangen wollen, weil ohne euren Willen ich euch nicht bedenken kann, weil ich freie Geschöpfe mein eigen nennen will und nicht durch Zwang auf euch einwirken kann, um eurer Seligkeit willen. Und darum ersehnet mich mit allen euren Sinnen. Trachtet nicht nach der Welt und ihren Freuden, sondern suchet euer wahres Leben, eure wahre Freude bei mir, der ich euch überreich bedenken kann, wenn ihr mir Einlass gewähret in euer Herz. Lasset mich im Wort zu euch sprechen und euch Kraft zuführen. Lasset mich wohnen in euch und euch als ständiger Begleiter nahe sein. Und ihr werdet nimmermehr der Erde Last spüren. Ihr werdet von mir geführet auf sicheren Wegen der ewigen Heimat, dem Reich, das ich euch bereitet habe, entgegen. Amen.